moteur. Moteur, der rote hat feurig. Leider flieht ich. Oh, es wäre von ihm mich verleiten. Ich will deshalb ins Freie. Doch vorher Mutter, gebt mir euren Segen, wie einst ihr Vater, als ich fort ins Feld zog. Noch ein Mutter, versprech mir, wär ich nicht wieder gehör ich nicht wieder. Mit die arme Leg du wohl, Mutter, leg du wohl.